Einsatz auf der Zugbrücke. Bauer Alfred und Bäuerin Yumi waren mit Kulinda auf dem Weg nach Hause. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass unsere Kulinda den ersten Preis auf dem Bauernmarkt gewonnen hat. Ha, ich war schon lange nicht mehr so stolz, seit Meckerli so Trommel gelernt hat. Das hast du so toll gemacht, meine Süße. Aber Kulinda, die auf der Ladefläche des Autos mitfuhr, ließ den Kopf hängen. Kulinda, geht es dir nicht gut? Fieber hast du nicht. Da stimmt etwas nicht. Wir bringen dich nach Haus und dann gibt es frisches Heu für dich. Zur selben Zeit standen Ryder und Rocky auf dem Balkon der Einsatzzentrale, während die restlichen Fellfreunde ungeduldig von einer Pfote auf die andere hüpften. Unsere Papierflieger sind alle startklar, Ryder. Es kann losgehen. Na, dann lassen wir sie mal fliegen. Ein Flieger nach dem anderen segelte hinunter zum Boden. Na, warte, ich fang dich. Ich schnapp mir den hier. Nicht, wenn ich ihn zuerst krieg. Oh. Aber schon stießen Rubble und Marshall zusammen und fielen um. Auch Sky und Chase gaben sich große Mühe, wenigstens einen Flieger zu erwischen. Wow, der fliegt aber hoch. Und er landete auf einem hohen Baum. Oh nein, er steckt fest. Kulinda schien sich immer schlechter zu fühlen. Halte durch, Kulinda. Sobald wir zu Hause sind, mache ich dir einen leckeren Gemüsesmoothie. Dann geht's dir bestimmt besser. Oh, und ich kenne eine Abkürzung, die uns schneller nach Hause bringt als ein Hase auf dem Roller. Unterdessen versuchten die Fellfreunde, den Flieger vom Baum herunterzubekommen. Wenn ich nur ein kleines bisschen größer wäre, könnte ich da rankommen. Keiner von uns ist groß genug, aber wenn wir alle zusammenarbeiten, könnte es... Denkt ihr auch, was ich denke? Fellfreunde-Pyramide! Juhu! Rubble machte sich ganz lang und die anderen kletterten auf seinen Rücken. Der letzte war Rocky. Und jetzt ein Sprung nach oben. Greifer! Hab es fast geschafft. Noch ein Stückchen höher. Alle reckten und streckten sich. Rubble, was ist so lustig? Es ist nur Marshalls Pfote. Sie kitzelt mich. Doch durch das Gelächter kam die ganze Pyramide ins Wanken. Wow, nicht so wackeln. Aber da lagen bereits alle im Gras. Auch der Papierflieger. Bauer Alfred fuhr so schnell er konnte. Was habe ich gesagt? Die Zugbrücke ist unten. Wir haben freie Fahrt. Hallo Christian. Christian war der Brückenwärter, der für die Zugbrücke zuständig war. Aber er hatte Kopfhörer auf und las in einer Zeitschrift. Deswegen sah er den Wagen nicht. Und er bemerkte auch nicht, dass er aus Versehen gegen den Hebel stieß, der die Zugbrücke in Gang setzte. Alfred, fahren wir etwa rauf? Und wie? Oh, die Brücke klappt hoch. Christian, fahr die Brücke wieder runter! Er kann uns nicht hören. Fahr schneller! Also gab Bauer Alfred Gas. Oh, ich glaube, wir haben's geschafft. Nicht ganz. Wir stecken fest. Oh. Und zwar genau zwischen den beiden Brückenteilen. Unter ihnen war nur noch Wasser. Christian, hol uns runter! Endlich bemerkte auch der, dass hier etwas nicht stimmte. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr müsst euch gut festhalten. Schnell schob er den Hebel wieder in die andere Richtung. Aber das funktionierte nicht. Oh nein, die Brücke ist kaputt. Wir brauchen die Paw Patrol. Ryder stand immer noch auf dem Balkon der Einsatzzentrale, als sein Paw Pet sich meldete. Hallo, Bäuerin Yumi. Was gibt's? Wir sind in Not. Wir waren auf dem Heimweg, als die Zugbrücke kaputt ging. Und jetzt sitzen wir hier oben fest. Und zwar mit der armen Kulinda. Der geht's gar nicht gut. Halten Sie durch. Wir sind bald bei Ihnen. Keine Zugbrücke zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten hinüber zu dem gläsernen Fahrstuhl. Bis auf Marshall, der auf vier Papierflieger sprang und hinterher segelte. Die Landung war ziemlich unsanft. Das nennt man Papierfliegersurfen. Der Fahrstuhl fuhr los und als er oben ankam, steckten alle Hunde in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Alfred, Yumi und Kolinda waren auf dem Weg nach Hause, als sie auf der Zugbrücke stecken geblieben sind. Und jetzt klemmt die Brücke. Hey! Hier oben hat man eine gute Aussicht. Das sieht aber ziemlich wackelig aus. Hoffentlich fallen sie nicht runter. Da hast du recht. Also für diesen Einsatz brauchen wir... Chase, du musst mit deiner Seilwinde verhindern, dass der Wagen abrutscht und in den Fluss fällt. Das ist ein Fall für Chase. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Mach sie an Bauer Alfreds Wagen fest. Ich bin bereit, Ryder. Ruff, ruff, Rettungshund. Und Rocky, du musst die Brücke mit deinem Werkzeug reparieren. Rocky rockt. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Chase, Marshall und Rocky liefen zur Rutsche hinüber und sausten sie hinunter, während Sky, Rubble und Zuma in der Zentrale blieben, für den Fall, dass Ryder sie brauchen würde. Der saß bereits auf seinem Quad. Und als auch die anderen startklar waren, rasten sie los, geradewegs zur Zugbrücke. Die Brücke bewegt sich kein Stück und wir leider auch nicht. Und die arme Kolinda fühlt sich überhaupt nicht wohl. Herrje, ich würde mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich da oben feststecken würde. Es wird alles gut. Wir holen sie da runter. Brückenwärter Christian war sehr besorgt. Schön, euch zu sehen, Ryder. Der Steuerhebel macht nichts mehr. Nur komische Geräusche. Aha, ich höre das Problem und sehe das Problem. Das Zahnrad ist kaputt. Es ist kaputt allerdings, aber ich habe keine Ersatzzahnräder. Keine Sorge, Christian. Ich habe viele Ersatzteile in meinem Fahrzeug. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Sofort machte sich Rocky auf die Suche nach dem passenden Teil. Kolinda wird ganz schön unruhig, hör dir das an. Der Kuh schien es wirklich nicht gut zu gehen. Also gut, Freunde, wir müssen den Wagen stabilisieren. Seilwinde! Schnell brachte Chase das Seil zu Ryder, der es Marshall hinhielt. So, Marshall, kletter auf deine Leiter und mach sie am Wagen fest. Leiter! Mit dem Seil im Maul kletterte der Feuerwehrhund die Leiter hinauf, die bis zu dem Auto hinaufreichte. Und Rocky hatte endlich ein Ersatzteil gefunden. Das ging ja schnell, Rocky. Das Zahnrad hat sogar die richtige Größe. Aber es hat nicht die richtige Anzahl von Zähnen. Zahnräder haben Zähne? Sie haben ja nicht mal einen Mund. So nennt man diese spitzen Teile. Sie sorgen dafür, dass ein Zahnrad in ein anderes greift. Aber ich habe noch mehr Zahnräder dabei. Rocky verschwand wieder im Inneren seines LKWs, während Marshall den Haken des Seiles an der Stoßstange von Bauer Alfreds Wagen befestigte. Sieht gut aus. Chase, zieh die Winde etwas an. Langsam wurde der Wagen so weit wie möglich zwischen den Brückenteilen hervorgezogen. Aber er steckte immer noch fest. Sehr gut, Fellfreunde. Marshall, bleib da und sorg dafür, dass das Seil hält. Alles klar. Keine Angst, Kolinda. Wir bringen dich sicher nach Hause. Mu, mu, mu, mu. Wow, Marshall, du sprichst die Kuhsprache? Captain Tolpatsch hat sie mir erklärt. Es kommt drauf an, wie man seinen Mund bewegt. Jetzt brachte Rocky das nächste Zahnrad herbei. Richtige Größe, richtige Anzahl Zähne. Wir können loslegen. Ruff, Schraubenschlüssel. Rocky baute das Zahnrad ein, aber er musste sich beeilen. Alles in Ordnung da oben? Uns geht's gut, aber Kolinda wird langsam immer nervöser. Ich weiß, ich werde ihr Lieblingslied spielen, um sie zu beruhigen. Aber das war keine gute Idee, denn Kolinda begann zu tanzen. Und je mehr sie tanzte, umso stärker wackelte der Wagen. Oh nein! Wow, Kolinda, hör auf! Alle Mann, gut festhalten! Wie lange dauert es noch, Rocky? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich muss sicher gehen, dass das Zahnrad genau richtig sitzt. Kein Problem, ich rufe eben Verstärkung. Sky, du musst Kolinda aus der Luft retten. Ja, ich bin der Flughund! Sky flitzte zu ihrem Hubschrauber und war schon in der Luft, während Bauer Alfred sich bemühte, den Wagen so ruhig wie möglich zu halten. Alfred, vielleicht solltest du die Musik ausschalten. Ich versuch's ja. Aber da kam Sky schon angeflogen. Ryder, ich hab den Wagen genau im Blick. Prima. Heb Kolinda mit deinem Rettungsgurt hoch und lass sie dann runter. Ja, verstanden. Langsam ließ Sky den Gurt hinab. Ganz ruhig, Kolinda. Mu, mu. Er klickte ein und schon ging es für Kolinda aufwärts. Halt durch, Kolinda. Bringen wir diese Hufe sicher auf festen Boden. Auch Rocky hatte alles erledigt. Zahnrad eingebaut. Die Brücke funktioniert wieder. Hast du toll gemacht, Rocky. leider. Ich glaube, Kulinda ist etwas zu schwer für meinen Hubschrauber. Wir kommen viel zu schnell runter. Sie mussten etwas tun. Aber was? Chase, wir brauchen dein Netz, damit Kulinda weich landet. Gute Idee. Aber sie landet auf der anderen Seite der Brücke. Da komme ich mit meinem Netz nicht hin. Rocky, du kümmerst dich um die Winde. Chase, ich bringe dich mit meinem Quad rüber. Vorsicht, Ryder. Da ist immer noch eine große Lücke in der Brücke. Keine Lücke zu groß, kein Quad der Welt zu klein. Ryder und Chase sprangen auf das Quad. Dann sausten sie das eine Brückenteil hinauf und flogen durch die Luft. Netz! Das Netz landete auf dem Boden. Chase und Ryder auf der anderen Brückenseite und Kulinda im Netz. Sie können die Brücke jetzt absenken, Christian. Sofort legte Christian den Hebel um. Kein Knirschen mehr! Danke! Rocky, hilf Bauer Alfred runter. Du musst das Seil einziehen und gleichzeitig rückwärts fahren. Mach ich, Ryder. Schnell legte Rocky den Rückwärtsgang des Polizeiautos ein und das Seil straffte sich. Alles war gut gegangen. Und sofort machten sich Bauer Alfred und Bäuerin Yumi mit Kulinda auf den Weg nach Hause. Natürlich begleitet von den Fellfreunden. Danke, dass ihr uns von der Brücke runtergeholt habt, Paw Patrol. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Muuu reicht. Aber plötzlich kam Marshall aufgeregt aus dem Stall gelaufen. Leute, Fellfreunde! Was ist denn? Geht es Kulinda gut? Jap, genau gesagt, beiden Kühen geht es gut. Kühe? Was? Neugierig rannten alle in den Stall. Tja, unsere liebe Kulinda war gar nicht krank. Sie war nur kurz davor, ihr Kalb auf die Welt zu bringen. Wir sind große Eltern! Oh, ist das süß! Es ist wirklich süß. Aber Mama und Baby brauchen etwas Ruhe. Hey, aber Kulinda sagt, wir können jederzeit babysitten. Ich meine, Kälbchen sitten, wenn wir Lust dazu haben. Aber erst einmal fuhren die Fellfreunde zurück zur Einsatzzentrale. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abend.